der Schatz, ich ein und das ist schlecht. Ja, er macht es jedem recht, als ich der Schwein, das er ist. Ist er auch noch Polizist? Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wer hat euch hierher bestellt? Der Typ geht meine um den zu gehen, der ist im Hirn total verdreht. Als richtiger Rassist, der ist, ist er auch noch Polizist. Fällt mir, lässt er sich zu Hause gern seinen Arsch zu heben, liegt ihm fern. Als richtiger Macho, der ist, ist er auch noch Polizist. Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wer hat euch hierher bestellt? Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wer hat euch hierher bestellt? Er soll gucken und ist aber voll, dann findet er sich doppelt so toll als richtiger Mann. Polizist! Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch! Wir brauchen keine Bullenscheine, Bullenscheine, fickt euch!